Wölferadio Spezial. Ja, hallo liebe Wölferadio-Zuhörer. Das hättet ihr wahrscheinlich nicht gedacht, dass wir uns nochmal hören diese Woche. Mir hat aber ein Thema keine Ruhe gelassen, nämlich das, was gerade im deutschen und ja, im europäischen Fußball passiert, kann man nicht anders sagen. Diese horrenden Ablösesummen, 150 Millionen für Dembélé und 222 für Neymar und ja, was da alles sonst so noch stattfindet. Und dieses Thema wollte ich besprechen mit einem Mann sozusagen der alten Garde und jemand, der auch noch, ja, wunderbarerweise Bezug hat zum Spiel. Morgen ist VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt. Und das ist kein geringerer als Kulttrainer oder auch Trainerlegende Dragoslav Stepanovic. Hallo Steppi. Guten Tag, hallo. Bevor wir richtig loslegen, würde ich gerne erstmal wissen, was machst du eigentlich im Moment und wie geht's dir? Also immer wenn schönes Wetter ist, findet meine Frau irgendwas im Garten zu machen. Und deshalb, ich wünsche mir nur, dass es regnet. Aber sonst geht's dir gut, ja? Sonst geht's mir gut, bin ich fit. Durch diese Arbeit, die meine Frau immer findet, bin fit jetzt. Wie sieht's mit Fußball aus? Bist du da noch aktiv? Betreust du irgendwie auf Vereinsebene noch? Also ich betreue intellektuell beeinträchtigte Mannschaft Land Hessen. Da sind die Kinder mental behindert. IQ unter 75. Und ja, mache ich ja ehrenamtlich, weil es gibt ja bei uns in Hessen nur 4.800 solche Kinder. Und es ist ja so schön, wenn man also denen einen Platz neben uns gibt oder findet, dass sie auch glücklich werden. Klasse, tolle Aktion, finde ich. Lass uns mal aber zu Anführungsstrichen unerfreulicheren Themen kommen, nämlich die Situation gerade im Fußball, im deutschen Fußball, im europäischen Fußball, diese horrenden Ablösesummen, die da gezahlt werden. Dembélé jetzt 150 oder was weiß ich Millionen, 220 Milliarden, Millionen für Neymar. Das sind natürlich so Sachen, da fragt man sich auch ganz ehrlich, was bringt das Ganze, was soll das Ganze? Wird ja bei solchen Summen auch schwindelig und bei dieser Entwicklung, die da stattgefunden hat, oder sagst du, ja, so ist das Geschäft und so hat sich's halt entwickelt im Fußball? So ist der Geschäft, also denn Marcel Reif hat gesagt, keine Hunger, das Geld ist ja nicht also, sag mal, so nötig bei denen, die bezahlen. Und deshalb also, bin ich der Meinung, dass man also so schlucken muss, weil Fußball wurde immer gespielt, mit Geld und ohne Geld. Und wenn ich nur denke, so ein bisschen zurück, wo der FC Köln den Van Gogh gekauft hat mit 1 Million, da haben sie geschrien, stell dir mal vor, 1 Million. Und wenn ich nur denke, wo ich nach Deutschland gekommen bin, das war so 76 Oktober, da war der 04 Bier 60 Pfennig und heute ist er 4,50 Euro. Und deshalb, also man wundert sich, aber diese gute Tat von der Europäischen Union, diese Ablösesumme zu schaffen, in dem Vertrag ausläuft, kann man nichts mehr so Ablöse verlangen, ist also durch. Ist er durch und deshalb also diese Europäische Union muss sich irgendwas anderes herausfinden, wie man also ohne diese Ablösung weiterleben kann. Kannst du dich noch erinnern, zu deiner Zeit, bei welchem Spieler du mit so als erstes mitgemischt hast, den du verpflichtet hast, wie hoch da die Ablösesumme war und für welchen Spieler das war? Also ja, ich war schon in Leverkusen, habe ich also einige bezahlt, also aber sag mal so, ich habe es da so den Ben Schuster, habe ich also für nichts geholt, nur für die Gehalt und sonstiges. Rudi Völler habe ich auch, aber sagte mir Kalmun damals, wir haben also 3 Millionen zur Verfügung, DM. Also 1 Million kannst du holen, also wen du willst, 20 Jahre, 40 Jahre, aber 2 Millionen musste eine Junge. Und so war es damals bei Kalmund. Ich habe also geholt, also Leno für 1 Million aus Belgien. Und dann habe ich also, jetzt musst du mir helfen, also der Libero, kleine Libero aus München geholt, den danach in Leverkusen, also Tor geschossen, also hat der Leverkusen gerettet. Ich weiß nicht, wie der heißt nochmal. Da komme ich jetzt auch im Moment nicht drauf, aber die Zahlen, ist ja das, was du sagen willst, die Zahlen waren damals noch andere. Da musste man auch letztendlich vom Budget her noch ein bisschen genauer gucken, richtig? Die Zahlen waren also andere, aber ich bin der Meinung, diese Zahlen, was man jetzt im Moment bezahlt, irgendwann schlagen da so die zurück und glaube ich schon negativ. Weil, also, es ist nicht normal, dass man bei so vielen Kindern, die hungrig sind und so viele Leute, die, was weiß ich, also, und der Fußball, der im Moment nicht so, tolle Fußball gespielt wird, so viel bezahlt und ist immer wieder so. Ich habe immer wieder mal gedacht, wenn man also so und so viel im Jahr verdient als Club, das kann man also von dem also irgendwann mal ausgeben oder investieren. Nur kommen die also Shakes und was weiß ich wer noch, investieren ohne Ende und ich weiß nicht, wo das hinführt. Du bist ja auch noch sehr verbunden mit der Frankfurter Eintracht, dem kommenden Gegner ist VfL. Kommen wir gleich sportlich nochmal gesondert drauf. Aber der Finanzvorstand der Frankfurter Eintracht hat gesagt, ja, wenn man dieses Spiel nicht mitmacht, beziehungsweise diese Entwicklung auch nicht mitgeht, dann spielt man demnächst dritte, vierte oder fünfte Liga. Wie schätzt du das ein? Wie bewertest du so eine Aussage? Also es ist immer wieder wichtig, dass man diese ganze Erscheinung begleitet und immer wieder sich also zurechtfindet in den Situationen, die vor dir stehen. Sag mal so, wenn ich nur mal denke an die Jahre, wo ich angefangen habe, wo die Generation eine oder zwei Generationen davor, haben sie noch mit der Lastwagen zum Auswärtsspiel gefahren und Essen haben sie von zu Hause mitgenommen, weil gab es kein Hotel, gab es keinen Zug, gab es keinen Flug, gab es nichts. Und deshalb, wenn ich denke, wo die uns also bewundert haben, wie wir also da also mit dem Hotel, mit der Trainingslage, mit Dings, dann, oh, ihr habt ein Leben. Und deshalb denke ich mir, dass es gibt so viele clevere Leute, dass die Fußball weiter so führen, dass er also den erfolgreichste, der bestbesuchte Feld ist, wo man also genießen. Nur, was mir so Sorge macht, sind die Spiele und viele Spiele sind so langweilig wie sonst. Wenn ich nur ein Spiel nehme, gestern, vorgestern, Liverpool gegen Hoffenheim. Was die Liverpool in 30 Minuten gemacht haben, ist ja mein Herz aufgegangen. Das gab es ja noch nie. In den letzten, was weiß ich, also 1, 2, 3 Jahre, solche Spiele gab es ja nicht. Und das führt mich auch genau zur nächsten Frage, nämlich wenn man sich dann halt so die ganzen Qualifikationen zu den europäischen Wettbewerben anguckt, Hoffenheim, Freiburg etc., das sind so Sachen, ja, da ist man als deutsche Bundesliga irgendwie raus, wenn es dann hart auf hart kommt. Was ist die Bundesliga wert? Wie stark ist die Bundesliga aus deiner Sicht überhaupt? Also sagen wir so, die Bundesliga ist ja so gut, so viele Zuschauer Bundesligaspiele besuchen. Und deshalb also ein Jahr sind die ganz oben, ein Jahr sind wir nicht so erfolgreich, aber die Bundesliga ist die beste Liga Europa oder sogar, sage ich ja mal, der Welt. Weil wenn man jedes Jahr 10.000 bis 15.000 mehr Karten verkauft für diese Bundesliga-Spiele, dann ist ja so eine erfolgreiche Saison, ein erfolgreiches Land und das ist also das, was die Zuschauer also immer wollen sehen. Eintracht Frankfurt, um beim Thema zu bleiben, beziehungsweise nochmal darauf zurückzukommen, hat ja auch nochmal kräftig eingekauft. Wie bist du zufrieden mit der Entwicklung bei der Eintracht? Was kannst du uns darüber sagen? Ja, ich bin sehr zufrieden, weil also die Präsidium hat also entschieden, also nicht so viele Leute auszuleihen, sondern viel mehr Leute zu kaufen, also zu verpflichten, die bei uns 1, 2, 3 Jahre machen oder 4 Jahre machen, weil wenn man also die Leute ausleiht, musste der Trainer jedes Jahr eine neue Mannschaft aufbauen. Da weißt du nie, ob der Mannschaft gut wird oder schlecht wird. Und deshalb bin ich also sehr einverstanden, was sie dieses Jahr gemacht haben, dass sie Leute verpflichtet haben, die 1, 2, 3, 4 Jahre bei uns bleiben. Und deshalb haben sie also den Chance, also Niko Kovac eine Chance gegeben, eine Mannschaft aufzubauen, die irgendwo erfolgreicher wird als letztes Jahr. Morgen kommt ja der VfL Wolfsburg zum Spiel nach Frankfurt gegen die Eintracht. Was glaubst du, wie wird das Spiel laufen? Was hast du für Erwartungen? Also, ihr habt bei uns also letztes Jahr gewonnen, 2-0, und wir haben euch also da geholfen und euch gerettet. Ja, danke nochmal. Und wir wollen unbedingt gegen euch gewinnen, weil, sagen wir so, wir hätten schon in Freiburg gewinnen müssen, also was wir so an Chance gehabt haben. Wolfsburg ist eine Mannschaft, wie soll ich ja sagen, also, die gegen Dortmund haben nicht so gut gespielt und ich habe immer wieder so ein bisschen Schiss, wenn eine Mannschaft zu uns kommt, die zu Hause verloren hat, dann, da sind irgendwelche Kräfte, magische Kräfte, wo man von irgendwo zieht und sagt, jetzt aber denen zeigen wir und jetzt müssen wir so mindestens unentschieden spielen, dass wir also nicht also da an Ende der Tabelle stehen. Und deshalb, also es wird ein schweres Spiel, aber ich hoffe, dass wir gewinnen. Letzte Frage, von dir ist ja auch der Kultspruch, Lebbe geht weiter. Nervt dich das eigentlich, wenn du damit immer noch so in Verbindung gebracht wirst? Oder bist du auch ein Stück weit stolz drauf, dass der Spruch auch so in den allgemeinen Fußballersprachgebrauch eingegangen ist? Ja, sag mal so, ich habe also nicht sowas gewollt, nur hat sich entwickelt und ich bin also froh, dass ich also, sag mal so, sehr, also diese genieße bei den Zuschauern, bei den Leuten, die ich jeden Tag treffe und kenne. Und ich sag's mal so, dieser Spruch wahrscheinlich wird also ewig bleiben und es sind also sehr viele, die auch den also benutzen, wenn die sagen, aber. Und ich bin also ja mal so sehr glücklich, weil damals, nachdem also verlorene Meisterschaft, wo wir so nah waren, also ich bin einer, der das also durch Zufall also gebracht hat und dass der Spruch so weit kommt und dass er so beliebt ist, also ich habe nie also geahnt. Ja, unverhofft kommt oft, könnte man auch sagen. Das war Dragoslav Stepanovic oder auch Steppi, wie ihn natürlich alle nennen. Kulttrainer, Trainerlegende aus der Fußball-Bundesliga und wir haben ein bisschen über die Entwicklung im aktuellen Fußball gesprochen. Ich danke dir, Steppi, für das Gespräch. Danke euch und schöne Grüße an eure Hörer und vielleicht, also, wenn ich also ein gutes Interview gegeben habe, dann also rufen Sie mich nächstes Jahr wieder. Wenn nicht, dann Lebe geht weiter. Ach, ich bin fest von überzeugt, wir hören uns nochmal. Dankeschön. Das war das Wölferadio Spezial zur Situation im europäischen Fußball, im deutschen Fußball, die Entwicklung bei den Ablösesummen zum Beispiel. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns dann zur regulären Sendung in der kommenden Woche wieder. Bis dahin, immer schön dran denken, bleibt geschmeidig und nur der VfL. Wölferadio Spezial.